paz e humor. Vor dem Kino standen wir und wagten uns nicht rein, denn der Film war ab 18, sagt es mir nur nicht so ängstlich sein. Weißt du noch, da im Kino träumten wir und bald verlor das Licht, suchte nur deine Hände, legte mein Gesicht an dein Gesicht. Kein Film war schöner als der Leine damals war. Wenn ich die Bilder auf der Leinwand auch nicht sah, an das Kino, an den Film, der so für uns begann. Warum ist hier gerissen, keiner, der ihn wiederholen kann? Kein Film war schöner als der Leine damals war. Wenn ich die Bilder auf der Leinwand auch nicht sah, was ich